Das ist dein Wachtmeister, Franziska? Ja, gnädiges Fräulein, das ist mein Wachtmeister. Sie finden ihn ohne Zweifel ein wenig steif und hölzern. Jetzt kam er mir fast auch so vor. Aber ich merke wohl, er glaubte vor ihrer Gnaden auf die Parade ziehen zu müssen. Und wenn die Soldaten paradieren, ja freilich scheinen sie da mehr Drechslerpuppen als Männer. Er wird noch auf dem Saale sein. Darf ich nicht gehen? Und ein wenig mit ihm plaudern? Ich versage dir ungern dieses Vergnügen. Du musst hier bleiben, Franziska. Du musst bei unserer Unterredung gegenwärtig sein. Es fällt mir noch etwas bei. Da, nimm meinen Ring, verwahre ihn und gib mir des Majors seinen dafür. Warum das? Recht weiß ich es selbst nicht, aber mich dünkt, ich sehe so etwas voraus, wo ich ihn brauchen könnte. Man pocht. Geschwind, gib her!